jetzt kann es losgehen, Freunde. Wir suchen 5 Interpreten. Testing, testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Special. 0, 1, 3, 8, 8000. Vielleicht gewinnen wir jetzt mal, Charlie. Ja, Charlie. Charlie. Ja. Charlie, klar mach ich Charlie. Dankeschön, Charlie. 21:41, wir sind mitten in unserem ersten Gewinnspiel für heute Abend. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, hallo Nachtschwärmer, hier ist Radio Regenbogen. Kelly, sag mal bitte die Telefonnummer dort für diejenigen, die 500 Bretten zusammen haben. Komm. Kelly, sag's mal, komm. 1-800, Reißverschluss zu. Oh, man kann sie nichts heißen, ne? Es ist schlimm mit der Kelly, ja? Sie versteht hier nicht mal den Unterschied zwischen oben und unten. Unten ist da, wo du immer liegst. Ja. Radio Regenbogen. 1-3-8-8-1000. Immer wieder probieren, bitte. Zu gewinnen gibt's eine CD, wer mir nachher 5 Interpreten sagen kann. Aus diesem Zusammenschnitt, der gerade läuft. Little angel Gewinnspiel. Durch, jetzt kommt die letzte Runde. Also noch schon mal, ich würde sagen, das reicht jetzt. 22.50 Uhr. Was ist denn hier eigentlich los? Two people! Ladies and gentlemen. Radio von hier. Radio BB. Radio Regenbogen. Ja, monsieur, le disjockey Sascha est de retour. le disjockey Zach est de retour. Le disjockey. So, jetzt habe ich in der Leitung den Matteo, habe ich es richtig gesagt, aus Ettlingen? Ja, richtig. Bei Karlsruhe. Matteo, yep. Wie hast du Weihnachten rumgekriegt? Reich beschenkt worden? Ja, ganz gut. Ganz gut. Richtig. Zufrieden. Wunderbar. So, lass mal fünf in der Breten rüber, dann gibt es vielleicht jetzt noch eine CD dazu. Also, R&B. Ja. U96. Ja. Queen. Ja. Dune. Ja. Scooter. Ja. Okay. Yay! Super! Natürlich haben wir nächste Stunde wieder ein Gewinnspiel, ganz klar. Geschenke! Sie, nicht aufs Klo gehen! Oh, genügsamer! Nein, nicht umschalten! Jetzt kommt die Werbung! I want it all! Radio. Am Nachmittag! Am Sonntag, Radio Regenbogen. Die heiße Spur. Sie war blond, hatte eine grüne Jacke an und irrsinnig schöne blaue Augen. Und wie heißt sie? Keine Ahnung, ich habe sie nur ganz kurz im Supermarkt gesehen. Na dann schnell, Postkarte an Radio Regenbogen, Postfach in 68 026 Mannheim. Oder Fax an 0621 33 75 111. Oder anrufen, immer sonntags. Wir helfen, Augenblicksbekanntschaften zu finden. Die heiße Spur. Jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Wo bist du? Mit freundlicher Unterstützung von Sperrmüll. Uff. Ein Ende jenseits der Vorstellungskraft. Der absolute Hammer! Volle Energie auf den CD-Protonenlaser. Feuer frei! Der Song ist für den Pit Beck aus Adorf. Hat mir geschrieben. Und vielen Dank für die vielen Faxe, die zwischenzeitlich schon angetroffen sind. Wir werden nachher kurz behandeln. The Associated Press Agency released the news worldwide. The Air Force have reported finding a flying saucer. habt ihr Weihnachten verbracht? War Weihnachten auch mit Metall wie bei mir, mit Auto Eis abkratzen und so? Wunderbar. Euch soll es nicht besser gehen wie wir. So, in dieser Stunde haben wir auch mal wieder Onkel Hottes Märchenstunde. Charlie kann nicht zahlen, denn Charlie, der ist leiden. Einer Mann mit Charlie, denn Charlie, der ist blank. Charlie, lass dir einen Bart stehen. El, aber ich wollte doch noch im alten Jahr, noch in diesem Jahr mit deiner Tochter, mit der Kelly mal ausgehen. Hä? Was kann man da machen? Gib's zu, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. So ist es, ja. Freitagabend. Nein! Durchgeknallter Turbospaß. Oh, gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte... Katie, yo! Oh! Hier geht's ins Wochenende. Außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Und hier ist, hier kommt, besser gesagt, der Aufsteiger der Woche. Ich habe ihn schon ein paar Wochen lang gebracht. Da war es aber nur eine Weißpressung. Und jetzt kommt sie raus. Offiziell. Rhythm of the Dancer von Max DJ. Kennt man fast meisten von unserem Max, hä? Von Max DJ, ihr kennt sie, hier kommt sie! Welcome, we have been expecting you. Are you motherfuckers ready? Yeah! Like we always do about this time. Max Feature.

von der Frau von vorn. Dieter hängt die Wäsche auf, im Hof hängt eine Frau. Früher war sie rosa Farben, heute ist sie blau. Immer wenn wir Bock drauf haben, schlachten wir ein Schwein. Oder nen Verwandten, oh wie gemein. I was born von einer Frau von vorn, einer dicken Frau von vorn. Wilfried hat einen Wanderhoden, Erna ist gesund. Rudi war ein Zeitsoldat und früher mal eine Frau. Opa Bubs beim Essen, die alte Sau. Born von einer Frau von vorn, einer fetten Frau von vorn. Opa ist im Krieg geblieben, Oma blieb zu Haus. Helmut fehlt das rechte Ei, es fiel ihm einfach raus. Margot hat einen dritten Fuß, er steckt ihr hinten drin. Andere haben nur einen, wo ist der Sinn? Ich tu's gern mit ner Frau von fern. Und daheim mach ich's auch gern allein. Onkel liegt auf Mama, Tante liegt im Grab, Papa liegt im Kofferraum und den schließ ich jetzt ab. We were born von einer Frau von vorn, einer dicken Frau von vorn. Ist doch unmöglich, der Typ, hä? Onkel Hotte alias Oliver Kalkofe. Kommt immer sonntags 20 Uhr bei Premiere, unverschlüsselt. Müsst ihr euch momentan mal angucken. Das ist unmöglich wieder hier. Onkel Hotte, hast du was zu deiner Verteidigung vorzubringen, ha? Sag mal. Kinder, gebt fein Acht, ich hab den Sandmann umgebracht. Unmöglich. Anybody home? There are two ways to solve the Chechen crisis. One is to... There are two ways to solve the Chechen crisis. One is to... There are two ways to solve the Chechen crisis. One is to destroy Chechnya. We rejected that way. Mean a lot of money. The second way is through talks and through withdrawal. The second is clearly the most effective. But the Chechen president, they often does not want a peaceful solution.

ganz schlecht zu lesen. Stefanie, Nathalie, Marlene und Caroline, Grüße oder gratulieren dem Patrick aus Gündlingen zum 17. Geburtstag. Da schließe ich mich natürlich gleich mal an. Ja. 23:35 Uhr, hier geht's ins Wochenende. Passt mal alle auf! Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Wir suchen 5 Interpreten. 0188000. Seid ihr bereit? Start, Karts, los geht's! Yeah, come on. My eye and the key to my yard. She's the only girl I desire from the start. And if we get together, never part. But every time I talk to her, she try to blow me off. She keeps trying to avoid me. To tell her the truth, girl, this really annoys me. But I'm the number one champion, the Doberman, they're on the microphone stand. She say, God damn! But since I'm such a good man, and all the leading ladies would love to have my hand. So why you treating me like a madman? Young girl, why don't you get with the program? Why must she treat you so bad? I don't understand this woman enough. Why must she treat you so bad? You need to knock it off, cause we ain't going for it. Why must she treat you so bad? You wait till that day, that glorious day. Why must she treat you so bad? Yo, Cuba, make the girl know where I'm going. Now, baby, listen, I ain't in the butt kissing. If you think I'm going out like that, keep wishing. You play hard to get, then you won't get got. If you keep acting up, you end up a have not. Every day it seems like you wanna treat me bad. Every day it seems like you're maxi on the pad. I treat you like a queen and you play me like a peasant. No matter what I do, you try to make me feel unpleasant. But hey, it'll come back to haunt ya. If I flip the script and say now I don't want ya, I can change like sneakers and clothes. Get it? Stick it, ain't change but the plane ticket. Why must she treat you so bad? Darf ich neben dem Gewinnspiel her noch ein paar Faxe machen? Sonst komme ich wirklich nicht rum. Absender Marc Müller, Neuenburg am Rhein. Wünsche ich Future Brief. Für Jaga, Stefan, die Jugendleiter der Evangelischen Kirche Breisach. Grundausbildungsgruppe THW Mülheim. Und die Elfer vom Markgräfler Gymnasium. Okay. Sascha aus Mainz. Ebersheim wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke an uns hier. Er grüßt Jens, Benedikt, Markus. Wünscht dich Stevie B. Megamix oder Blümchen, Bicycle Ride. For the right place, the right time, be mine. And yo, feel this rhyme and get hypnotized. Now how could you ever pass this ever endeavor? I really wanna be with you. Also das Fax von Bierbrauen ist angekommen. So, nächstes. Das hatten wir schon. Here I am, stopping where I'm standing. What you need is love to look over. Dann hatte ich was vergessen letzte Woche. Das tut mir leid. Melanie aus Gündlingen. Sie hat einen Brief geschickt und ich habe es letzte Woche vergessen. Die Freundin Patricia hat ja am 21.12. Geburtstag, war der 17. Das habe ich jetzt nachgeholt. A vision fortified. Lady, there's a lesson session. Give to me a true confession. Reach like I reach, and you should teach how I teach, huh? Take control of the vibe, ride, ride, and ride, and feel the ride. You know it is the speed that I need. I'm coming round down into you, bleed. Situate and make it take what you fake. You want another lover? There is no further. Yeah, come on.

8000. Hier ist unser Gewinnspiel. Hey, guten Tag, das Mikro in der Hand, elegant oder hart. Weich oder sanft fließen meine Fluten durch die Stirn ins Gehirn, bis die Lauschlappen bluten. Klatscht in die Hände oder nicht oder doch. Macht was ihr wollt, bis die ganze Bude kocht. Noch einer, noch zwei, ich denke nicht dabei, bis ich wie ein Wilder in das Mikrofon schrei. Das müsste jetzt für 5 Interpreten eigentlich reichen, Nachschwimmer. Was meint ihr? Davon gehe ich jetzt aus. Für einen richtigen Nachschwimmer kein Problem. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Fourth day, volume. The Energy! Mal gucken, wenn wir in der Leitung haben, den Thomas aus Bietigheim und zwar bei Ludwigsburg. Thomas, grüß dich! Grüß dich, ja. Was machen bei dir so die Vorbereitungen für den Jahreswechsel? Ach, eigentlich nicht viel. Wir sind eingeladen zu Silvester. Ja. Von daher ist nicht viel los, ne? Musst du da was zum Trinken mitbringen oder so? Ja, ist so üblich. Knoppersachen und so. Ja, ja, ja, klar. Natürlich muss man so was mitbringen. Also, jetzt mal fünf Minuten von dir. Oh, ja, da war schon mal Masterball. Ja. Dann, wie heißt denn die Coco Jumbo? Ach Mensch, Geier, vorher habe ich es noch gewusst. Das ist das Problem. Also, Bürger Lars Dietrich. Ja. Jetzt weiß ich immer noch nicht. Also wenn du vier zusammenkriegst, lass ich's gehen. Ja. Zwei haben wir. Ja, wie heißt er denn, Mensch? Was hast du sonst noch auf Lager? Ich glaube, ich muss passen. Ne? Muss passen, schade. Also trotzdem. Krieg ich nichts zusammen. Tschüss nach Ludwigsburg. Tschüss. Tschüss noch was. Jetzt habe ich dann die Juicy aus Hofheim im Taunus. Juicy, grüß dich. Hallo. Obligatorische Frage, was geht in Silvester ab bei dir? Auf eine Party. Bist eingeladen? Ja. Und das sind wie viele Leute dann so etwa? Viele. Viele? Ja. Da geht's mächtig ab. So, jetzt von dir Finn Finn Brinn, bitte. Masterboy? Ja. Bürger Lars Dietrich? Yo. Spice Girl? Ja. Mr. President? Ja. Fun Factory? Hoi! Du bist die Siegerin, du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Die Juicy ist die Siegerin, alle anderen legen auf, bitte. Nächste Stunde haben wir wieder ein Gegenspiel, ganz klar. Größer, satter, lecker. Werbung! Super gut. Der Zauberzähler. Präsentiert von den Badischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Du hast einen 10-Mark-Schein? Na, dann bist du ja schon richtig reich. Aber ich, der Zaubermeister, kann dich noch viel reicher machen. Ab dem 13. Januar kannst du bei Radio Regenbogen aus 10 Mark ganz schnell 100 machen. Ja, sogar 1000. Und wenn du ganz, ganz viel Glück hast und mein Zauber funktioniert, dann kannst du 10.000 Mark gewinnen. Also, hör gut zu und hüte deine 10-Mark-Scheine. Vielleicht machen sie dich bald reich. Haha! Der Zauberzähler. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Darf ich noch fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Oh la la la la la la la. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht.

Die doofe Witze-Ecke. Ich sag nur eins. Hallo Blondies. Wie ging's unseren Blondies um Weihnachten? Bestimmt ganz gut. Doch, bestimmt. So, das habe ich letzte Woche zurückgefaxt bekommen. Ich hatte es noch ein bisschen geändert. Ich habe es geremixt, den Blondinenwitz. Also, eine Schwarzhaarige, eine Brünette und eine Blonde fahren schwarz auf einem Kreuzfahrtschiff. Also, ohne zu bezahlen. Als der Steward kommt, um zu kontrollieren, verstecken sie sich im Frachtraum in alten Säcken. Der Steward ahnt irgendwas und will kontrollieren und tritt gegen den ersten Sack, wo die Schwarze drin ist. Die ruft, wow, wow. Dann tritt er gegen den zweiten Sack. Die Brünette ruft, miau, miau. Der ist beruhigt und geht weiter. Dann tritt er gegen den Sack mit der Blondinen. Und dann ruft die, noch eine Katze. Oh nein. Und das noch im alten Jahr. Aber das war noch lange nicht alles, macht schwerer. Die Blondine besucht ein feines Restaurant. Besonders empfehlen kann ich Ihnen heute unsere Ochsenzunge, berät sie der Kellner. Igitt, antwortet die Blondine angeekelt. Ich mag keine Sachen, die andere schon mal im Mund hatten. Bringen Sie mir lieber zwei Eier. Hey! Tja, 0.13 Uhr, hier geht's ins Wochenende. Wir nehmen wieder kein Blatt vor den Mund, hä? Was nehmen Blondinen hinter ihre Ohren, um Männer zu beeindrucken? Ihre Beine. Hey. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Schnell, Leute, macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Uff. Ein Ende jenseits der Vorstellungskraft. Der absolute Horror. Hello? Oh, babe, I try so hard. Find another way. Yes, I try to find our way. Oh, babe, I try so hard to find another way. Yes, I try to find our way. I miss you. Find another way. yes, he tries so hard to find a way. Mark O, die aktuelle, super stark finde ich, echt. Unsere Faxnummer 0621 3375 266. Einige haben bestimmt einen tollen Kombifax bekommen zu Weihnachten. Fax mich an! So, Elle ist nicht da, dann werden wir uns mal wieder Kelly abgeben. Hallo Leute. Hey, Kelly. Ah, Kelly, du bist ja unser Studio-Liebling, ne? Bud, was meinst du? Tja, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Yeah. Hold on, it's the start of another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? Die kommt gleich. Jetzt kommt nämlich Mark the Jackson Spezial. Hallo, Leute. Und das nennt er? So, als Rückblick, als... So, das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Danke. Der Mann, der Schlagzeilen machte. Ich bin Dr. Müller. Meine Diagnose ist wie immer ein Knüller. Ja, es ist wahr, wenn ich Sie so sehe. Sie haben drei Seiten, doch das ist okay. Es geht nicht um Mann oder Frau oder Kind, sondern darum, dass von diesen dreien keiner spinnt. Mein Vorschlag, ich operiere Sie im Sommer und hinterher sind Sie die echte Madonna. Diesen Vorschlag finde ich gut, dann weiß ich, was ich bin, ganz genau. Oh. Aus Michael wird Madonna, aus schwarzer Mann wird weiße Frau. Jetzt unsere 6 Notrufnummer. You 67. Also 005 99 66 67.